Hallo Piet, grüßt euch. Ich habe mir erlaubt, meine neuesten Werke euch vorzustellen. Hoffe, es gefällt. Piet, habe ich schon lange nichts mehr von euch gehört. Was ist denn los mit dir? Schau, mir geht's nicht unbedingt besonders gut, körperlich und so weiter. Und trotzdem bin ich weiterhin bemüht, weiter zu arbeiten, auch wenn es vom Bett aus sein muss. Also alles hier, was du hörst, eingespielt, fast alles. Gitarre, Bass, Keyboard, alles im Liegen, im Bett. Ist schon eine interessante Erfahrung. Aber was bleibt einem übrig? Ansonsten wünsche ich euch alles Gute. Grüße auch an deine Frau und dein Kind, die zwei Frauen. Ciao.